Die in den sieben Wegen verkörperten Prinzipien. Wir wollen uns diese Prinzipien nun genau ansehen. Auf drei Aspekte habe ich schon hingewiesen. Die Prinzipien sind universell, das heißt, sie transzendieren die Kulturen und sind in allen großen Weltreligionen und überdauernden Philosophien zu finden. Sie sind zeitlos. Sie ändern sich nie. Und sie sind offensichtlich. Woher wissen wir, dass etwas offensichtlich ist? Indem wir versuchen, dagegen zu argumentieren. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Bei den Prinzipien, auf denen die sieben Wege beruhen, heißt das konkret: Man kann nicht bestreiten, dass Verantwortlichkeit und Initiative, ein Ziel zu haben, Integrität, gegenseitiger Respekt, gegenseitiges Verstehen, kreative Kooperation und kontinuierliche Erneuerung immens wichtig sind. Die mit den sieben Wegen verbundenen Gewohnheiten sind Charakterprinzipien, die bestimmen, wer und was wir sind. Sie liefern die Glaubwürdigkeit, moralische Autorität und die Grundlage für unsere Fähigkeiten, um Einfluss in Organisationen, einschließlich unserer Familie, Gemeinde und Gesellschaft auszuüben. Und sie bilden den Kern der ersten der vier Rollen effektiver Führung, des Vorbildseins. Die vier Rollen effektiver Führung sind also das, was man als Führungspersönlichkeit tut, um andere dazu zu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden. Unzählige Organisationen und Unternehmen haben ihre Mitarbeiter in den sieben Wegen trainiert. Viele dieser Leute haben festgestellt, dass die sieben Wege bei der Arbeit sehr nützlich sind, wenn die Strukturen und Systeme sie unterstützen. Da es aber oft Unternehmenskulturen mit zu wenig Vertrauen und Strukturen und Systeme mit fehlender oder falscher Ausrichtung gab, kamen viele andere zu dem Schluss, dass die sieben Wege bei der Arbeit nicht funktionieren. Das Modell der vier Rollen erzeugt nun einen angemessenen, unterstützenden Kontext für die sieben Wege, sodass man tatsächlich sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause nach ihnen leben kann. Wir haben sogar festgestellt, dass die Leute die sieben Wege gerade auf diese Weise wirklich lernen, nicht als intellektuelle Übung, sondern durch Erfahrung. Erst wenn sie die sieben Wege anwenden, wenn sie nach ihnen leben, lernen sie sie richtig kennen. Wenn man sie nur intellektuell kennt, aber nicht nach ihnen lebt, kennt man sie nicht wirklich. Das Modell der vier Rollen erzeugt ein ganz neues Leben für die sieben Wege. Sie werden als strategisch unverzichtbar für das Unternehmen betrachtet werden, nicht als zwar ganz nettes, aber nebensächliches Trainingsprogramm. Die vier Rollen liefern also den Kontext für die sieben Wege. Ich erinnere mich, wie ich in Ägypten einmal eine sehr große Gruppe von Führungskräften aus dem öffentlichen Bereich und der Wirtschaft trainiert habe. Sie dachten, ich wolle ihnen die sieben Wege verkaufen. Meine Eröffnungsworte waren: Sie glauben, ich sei gekommen, um ihnen die sieben Wege zu verkaufen. Aber ich möchte ihnen sagen, dass sie die sieben Wege nicht kaufen sollen. Sie würden sie bloß als Trainingsprogramm für andere sehen, für Leute in niedrigeren Positionen. Sie würden ihren Führungsstil nicht grundlegend ändern und die Strukturen, Systeme und Prozesse nicht neu erfinden, die die Prinzipien hinter den sieben Wegen unterstützen. Wirkliche Veränderungen erfordern ein neues Führungsparadigma. Deswegen bin ich hier, um dieses Paradigma zu lehren. Wenn Sie führend in der arabischen Welt sein und sich im neuen globalen Wirtschaftsmarkt behaupten wollen, brauchen Sie für die sieben Wege einen größeren Kontext, der Sie unterstützt. Dann werden Sie Ergebnisse erzielen, die Sie bisher nicht für möglich gehalten hätten. Damit hatte ich offensichtlich Ihr Interesse geweckt. In der Pause griffen Sie zu Ihren Handys und danach war das Publikum doppelt so groß.